XXL Club Night heute mit Uli Brenner zum letzten Mal. Ja, da die XXL Club Night musikalisch umstrukturiert wird, ist es heute definitiv das letzte Mal, nicht ganz. Am 6.7. bei Sound of Frankfurt hören wir uns dann nochmal. Ich wünsche euch in den nächsten 3 Stunden trotzdem viel Spaß und wenn ihr wollt, könnt ihr auf meine Homepage gehen, ulibrenner-de, weil DJ bleibe ich natürlich selbstverständlich weiterhin. XXL Club Night heute mit Uli Brenner. Zum letzten Mal heute die Club Night hier aus dem Sender von mir. Am 6.7. Sound of Frankfurt hören wir uns dann nochmal. Auf viel Spaß die nächsten 200 Stunden. XXL Club Night. Here I go.

XXL Club Night heute mit Uli Brenner. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch anrufen 069 155 63 mal die 9. Dann noch zwei Hinweise. Nachher bin ich im Paramount Park noch ab 2 Uhr. Und am 6. April eine kleine Ankündigung in der Kulturhalle in Schwalmstadt-Siegenheim. Alles andere könnt ihr auf meiner Homepage uli-brenner.de finden. Thank you. We'll be right back.